für unseren Herrn Ministerpräsidenten. Ganze Tag, da hab ich nur Formulare ausgefüllt. Leitsordner aus dem Regal geholt und wieder zurückgestellt. Der ganze Tag, da sitz ich nur und eine Akte tief gebickt. Guck genau, ob die Nummer noch stimmt. Dann wird der Stempel drauf gedrückt. Da sieh ich nur Leid um mich ohne Gesicht. Die mögen nicht, die ducken nur. Aufs Arschrieche sind die verpischt. Der ganze Tag, da riech ich nur saurer Schweiß und graue Luft. Von all den Sesselfurzer hier, direkt wie aus der Gruft. Da hör ich nur dasselbe Dummgespräch. Gell alle hin, Geschwafel her, kommt dabei drauf ganz schräg. Ganze Tag, da warte ich nur, bis endlich Feierabend ist. Da hau ich aus dem Loch hier ab, hem, hem, hem, hem, ins Paradies. Dankeschön.